er schon wieder war. Mit den Kanistern einfach nur so, weil es mich langweilt. Ja, der krasseste, umfassendste, passende, meistgehasste, eine Tasse der Masse, dass ich untenrum ablasse. Ich bin das Alpha und du musst mir jetzt gehorchen, denn du bist dieser Alfalfa von den kleinen Sträuchern. Ich will Lob und keinen Tadel, so steck ich dir ne Nadel ohne Gnade und ohne zu zögern in den Bauchnabel. Du willst mich warten lassen? Ich hab'n Spaten im Garten, der dürfte dir doch locker in den kleinen Magen passen. Ich hab die Wahl zwischen Ketten oder Motorsäge. Motorsäge brummt schön, die Kette rattert eben. Der tiefe Regen kann es mit dem Waschen regeln. Du bist so dreckig, dass auf dir die Kakerlaken leben. Ich komm zum Blind Date und ich erwarte nur ein Hurt, Babe. Doch stattdessen krieg ich nur ein Fake, ey. Was soll die Scheiße, du bist gut genug, mein Leben zu ändern. Ich könnte tagtäglich blind durch die Gegend schlendern. Schuss auf Community, ich bin tough, wie du siehst. Du bist nur ein Wannabe, oh holla die Waldfee. Eine kleine Spende für die Opfer ohne sich. Nur weil du auf Gangster machst, bin ich es noch lange nicht. Das ist meine Mucke für die Hobby-Hip-Hopper. Während ich das Mic ficke, fickst du mit Joe Cocker. Ich hab ne Schraube locker, weil ich darauf Bock hab. Denn so wie ein Rocker bring ich Schocker über Schocker. Ohne Kokain, ich bin cleaner. Ein Ausputzer ohne Ausrutscher. Du bist nur ein Chupa-Chups-Lutscher. Mach die Leinen los, du kleiner Straßenköter. Du bist blöder als die Polizei, erlaubt Horst Köhler. Auch Gerhard Schröder wusste ganz genau, es wird schwarz im Bundestag. Der Boss wird ne Frau, aber nicht irgendeine. Ihr wisst, wen ich meine. Nicht meine Mutter, nein. Ich meinte eigentlich deine Angela Merkel, die geilste Frau in Deutschland. Frag mal deinen Vater, ob er Sex mit ihr so toll fand. Ich hab mir sagen lassen, sie wäre nackig geiler und sie hätte Ähnlichkeit mit einem Rottweiler. Und es war geil, ja, du willst da rein, ja. Na dann mal guten Appetit, ich muss weiter. Das weite Suchen, ein paar Rapper verfluchen. Ich meine richtig so mit Voodoo, mach ich euch zu Eunuchen. Das ist der totale Krieg, Tricky ist im Haus auf. Deine Freundin freut sich schon. Endlich kommt ein echter Hauding. Es ist eben so, dass wenn du mit ihr verkehrst, sie sich vorstellt, dass du Tricky M wärst. Ich scheiß auf Love Story, ich mach auf harter Junge. Ich meine untenrum die harte Wumme. Ja, du verstehst, ich hab gebläht. Ach du Scheiße, wie das stinkt. Es wird Zeit, dass ich geh. Und tschüss, tschüss.